Kapitel 2 Übung A27 Die Wochentage Hören und wiederholen Sie. Die Arbeitstage Der Montag Am Montag arbeite ich. Der Dienstag Am Dienstag lerne ich Deutsch. Der Mittwoch. Am Mittwoch tanze ich Tango. Der Donnerstag. Am Donnerstag spiele ich Gitarre. Der Freitag. Am Freitag besuche ich Freunde. Das Wochenende. Der Samstag, der Sonnabend. Der Sonntag. Am Wochenende fahre ich nach Berlin.